Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Barcelona, Fun City Blues. Die Stadt liegt wie versunken in einer leichten Schockstarre nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag. Es ist ein Montag nach einem unerwarteten Rechtsruck. Naja, unerwartet, viele haben etwas Ähnliches geahnt, aber dass es so kommen würde. Ein schöner Montag trotzdem. Ein Tag, weder kühl noch warm. Der Himmel wechselt zwischen heiter bis wolkig. Die Menschen auf den Straßen gehen ganz ruhig ihren Geschäftigkeiten nach. Die Touristendichte auf der Plaza Sant Jaume ist mittelhoch. Katzenjammerstimmung. Über dem Rathaus schlaff hängen die Fahnen über den Dächern der Paläste. Barcelona, Fun City Blues. Ich mache mir nun wirklich Sorgen um die Menschen in dieser Stadt. Was soll aus ihnen werden jetzt, wo die Tourismusindustrie, Hotellobby, Bauwirtschaft, die unbequeme Colau los sind und ihren Kandidaten Xavier Trias als Wahlsieger feiern? Sektkorken knallen in den Chefetagen. Auch die nicht-katalanistischen Rechten haben zugelegt. Besonders erschreckend die 3 Sitze für die rechtsextreme Vox. Und Trias, der lobte doch Jordi Pujol, den Korrupten, wegen Veruntreuung und Diebstahl mit seinem Clan im Knast sitzenden Ex-Präsidenten als Modell für diese Stadt. Und die Leute wählen ihn. Naja, die Gehirne des Okzident. Die Wahlwerbung dieser Neofrankisten begann mit dem Satz, von Vox ist die Rede, verehrter Wähler, der Patriotismus beginnt in deinem Stadtviertel. Viel mehr haben sie auch nicht zu bieten. Barcelona, Fun City Blues. Im Spiegel von dieser Woche lese ich ein Interview mit der deutschen Philosophin Eva von Redecker. Eine kluge Frau, denke ich. Bleibefreiheit heißt ihr neues Buch. In diesem Buch versucht sie, Freiheit vor dem Hintergrund der Vertreibungen der Menschen durch Klimakrise und natürlich auch Wohnraumpreiswucher neu zu denken, als die Möglichkeit, an einem Ort zu leben, an dem wir bleiben können. Neben der Bewegungs- und Reisefreiheit definiert sie die Bleibefreiheit als ein Recht der Menschen. Barcelona, Fun City Blues. An der Ampel stehen die Touristen und warten brav, bis es grün wird, obwohl kein Auto weit und breit zu sehen ist. Nur die Einheimischen gehen unbekümmert zur anderen Straßenseite, auch ich. Man fühlt sich so den Fremden unter Fremden ein wenig überlegen. Eine Frau sagt zu einem entsetzten Briten, I resident, working class, you tourist, fun people. Es gefällt mir außerordentlich. Barcelona, Fun City Blues. Dürrekrise, Krieg, Klimakrise, Rechtsruck, Inflation, Selbstmordraten steigen. Und immer mehr fröhliche Touristen natürlich. Dort fährt gerade ein Pulk von Dänen oder Angelsächsinnen mit Fahrrädern lachend durch die Altstadtgassen. Manche schlecken Eis oder gucken beim Fahren auf ihre Handys. Ganz böse, der Souvenirladen in unserer Straße hat jetzt Penisse und Titten aus Plastik als Kühlschrankmagneten an seiner Außentür gehängt. Eine obszöne Geschmacklosigkeit, denke ich. In seiner Heimatstadt würde man den Ladenbesitzer, ein Musulmane, dafür lynchen. Hier macht er damit Geld von den britischen Touristen. Herrlich, die Fun City blüht ihrem Untergang entgegen. Ich lese, dass die Wahlbeteiligung in der Oberstadt, wo die Reichen wohnen, zum Teil doppelt so hoch war wie in den ärmeren Vierteln, etwa Trinidad Nova, mal gerade 40%. Pedralbes über 74%. Die Reichen wissen, wie wichtig es ist, die Rathäuser zu kontrollieren. Viele Linke sind erst gar nicht zur Wahl gegangen. Sie haben die einzige linke Kraft in der Stadt allein gelassen. Elend. Später wird dann 4 Jahre lang gemeckert. Fun City Blues. Ein neuer Montag, ein neuer Anfang. Neue Träume steigen aus den Straßen der Stadt in den Himmel über Barcelona. Willkommen im Niemandsland. Zwischen allen Fronten, wie immer. Mein Name ist Detlef Jaskatz. Ich bin verantwortlich für Konzept, Inhalte und den guten Ton. Es ist Montag, der 29. Mai 2023. Bienvenidas und bienvenidos. niemand das Ziel selbst bestimmen, wird Freiheit gewandt. Aus jeder Kaute wird ein Weg, über jeden Fluss führt ein Steg. Und plötzlich ist da die Kraft, den Spuren zu folgen. Schon erkannt, sie haben vergessen, wie es geht. Seit ihre Mauer nicht mehr steht, gekrönt von Drei ist kein Mitleid, nur blanke Weid aus einer finsteren Energische Klänge, wie immer, von Family Five, von dem Album Was zählt. Das Lied Draht, das Album ist von 2016. Es ist natürlich interessant, im Rahmen des Ukraine-Kriegs einmal zu sehen, mit welchen Leuten sich die Amerikaner da einlassen. Zum Beispiel Generalmajor Kirill Budanov, Leiter der Hauptabteilung Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums, nicht einmal 40 Jahre alt, der hat in aller Ruhe über die Notwendigkeit und die Pläne zur Ausrottung von Millionen Bewohnern der Krim als Menschen mit einer verdrehten Psyche gesprochen. Wohin werden sie nach dem Sieg gehen, heißt es in einem Interview. Auf jeden Fall nach Sewastopol, das ist meine Heimatstadt. Dort wird es eine Menge Arbeit geben. Wir haben 3 Millionen Menschen, die unter russischer Propaganda leben. Das sind Menschen mit einer verdrehten Psyche. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden. Durch ihre physische Vernichtung. Das wird eine Menge Arbeit, meint Budanov. Ein Gesprächspartner des Westens. So spricht kein Soldat, so spricht ein Henker. Und er selber ist bereit, die Menschen mit verdrehter Psyche hinzurichten, zu Millionen. Wenn das kein Narzissmus ist, was ist dann Narzissmus? Hier ist ein Paradeporträt von Budanov noch in seiner Uniform als Oberst. Er war seit 2014 an den Strafoperationen gegen den Donbass beteiligt. gegen diejenigen, die die von den Nazis durch einen blutigen, von den USA unterstützten Putsch gestürzte Regierung nicht anerkannten. Budanow war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 30 Jahre alt. Durchdrungen vom ukrainischen Narzissmus und aufgewachsen mit dem Hass auf Russen und Russland, eingebunden in diese Fackelmärsche, dieses Geschrei, diese Wildheit. Als historisches Phänomen ist Budanow nicht originell. Das ist normaler Narzissmus. Der hat einen Wilden hervorgebracht, so beurteilte der bekannte sowjetische Filmregisseur und Autor des Films »Der normale Faschismus«, Michail Rom, Budanows Vorgänger. 20 Jahre nach der Niederlage des Hitlerfaschismus drehte Rom den Dokumentarfilm »Der normale Faschismus«, ein Film der Reflexion. Das ist ja alles so passiert. Und jetzt kommt es einem so bekannt vor. 3 Tage lang gab es nach Hitlers Machtantritt Fackelzüge. Ich betrachte diesen Film aus Feuer und frage mich, was war der eigentliche, tiefere Sinn dieser Spektakel? Nun ja, sie demonstrierten die Macht der neuen Ordnung, sie schüchterten ein, sie rüttelten die einfachen Menschen auf. Aber das Wichtigste an diesen Fackelzügen war, dass sie dazu beitrugen, den Menschen in einen Wilden zu verwandeln, aber auf eine feierliche Art und Weise. Dadurch, dass sie einen Menschen in einen Wilden verwandelten, fühlte er sich fast wie ein Held. Und das Dritte Reich brauchte wirklich einen zu allem bereiten Wilden. Es brauchte ihn, um alles auszurotten, was sich dem Nationalsozialismus widersetzte. Alles, was sich ihm in den Weg stellte, heißt es im Film. Bezeichnenderweise erweist sich diese Wildheit im heutigen Europa als so ansteckend. Die Bewohner des Gartens, um Borrells Ausdruck zu verwenden, Borrell ist der offizielle Außenminister der EU, unterstützten den ukrainischen Narzissmus bedingungslos. Vor unseren Augen findet eine wahre Nazifizierung Europas statt. Noch nie dagewesene Geldsummen werden in das Kiewer Regime gepumpt, immer neue Systeme von Langstreckenwaffen. Die Ukraine selbst hat man jedoch vergessen. Es geht nicht um die Ukraine und die Ukrainer. Alles richtet sich gegen Russland. In Europa wird eine neue Kultur geschürt, an der zu zweifeln verboten ist. Das Hakenkreuz in der Ukraine stört sie nicht. Und was die Waffen angeht, so ist das Modell der Entscheidung über Panzer, Flugzeuge und Raketen inzwischen klar. Niemand sagt sofort Ja zu Selenskis Bitten, sondern sie verhalten sich wie ein anständiges Mädchen zu Sowjetzeiten. Ein anständiges Mädchen konnte damals auf die direkte Frage, willst du einen Wodka, nicht schnell und entschlossen Ja sagen. Ein anständiges Mädchen musste erst einen Moment innehalten, unsicher fragen, Wodka? Noch eine kleine Pause, eine kleine Öffnung der Lippen. Und dann konnte ein anständiges Mädchen Ja sagen. Gerade jetzt halten die Deutschen inne, was die indirekte Anfrage der Ukraine nach Taurus-Raketen für die F-16 angeht. Die Reichweite der Taurus beträgt bis zu 500 Kilometer. Von den östlichen Grenzen der Ukraine ist das genau bis Moskau. Deutschland tut, was es früher schon getan hat. Ich verlasse einen Auszug aus einem langen Artikel aus dem Antispiegel vom 29. Mai 2023. Das ist das Interview zum Teil, das der ukrainische Geheimdienstchef letzte Woche gegeben hat. Und unser Antispiegelmann hat diesen Text, den ich gerade verlesen habe, formuliert. Es gab aber auch letzte Woche noch mehr derartige Aussagen. So hat der US-Senator Lindsey Graham, wie auch im Katastrophenblog, gemeldet, in diesen Tagen Kiew besucht und bei einem Treffen mit Zelensky vor laufenden Kameras lächelnd gesagt: Die Russen sterben? Das ist das beste Geld, das wir jemals ausgegeben haben. Der Antispiegel ist eine Plattform im Internet über fundierte Medienkritik. Geleitet von Thomas Röper, geht unter Antispiegel und ihr findet eine Seite mit alternativen Nachrichten, anderen Nachrichten, als die, die der Spiegel und die westliche Presse uns jeden Tag serviert. Besonders natürlich über den Ukraine-Krieg. Come on.

In Südspanien besaßen die Faschisten das Städtedreieck Sevilla, Córdoba, Granada, während südlich Granada der gesamte Küstenstreifen noch 150 Kilometer weit nach Westen republikanisch war. Dort reichte unser Gebiet bei Marbella bis 60 Kilometer an Gibraltar heran. Dieser Streifen war vom Meer bis zu den Küstengebirgen und teilweise darüber hinaus nur etwa 40 Kilometer breit, mit der großen Hafenstadt Malaga in der Mitte. Bei der militärischen Schlamperei Largo Caballeros organisierte man dort kein Verteidigungssystem auf den hohen und steilen Bergketten, sondern überließ es den örtlichen Ausschüssen, irgendetwas zu tun. Die Faschisten wussten über alles Bescheid, was in und um Malaga vorging. Dafür sorgten ihre Freunde in der Stadt. Wie die Anarchisten keine richtige militärische Verteidigung einrichteten, so hatten sie auch keine systematische politische Überwachung. Auf faschistischer Seite waren immer mehr Italiener in Cadiz gelandet und befanden sich in Sevilla, Córdoba und Granada unserer Malaga-Front gegenüber. Sie lagen nicht in Stellung, sondern lebten gut in den schönen Städten Spaniens. An Zahl und Bewaffnung waren sie uns weit überlegen. Damals gab es etwa 10.000 internationale Freiwillige auf unserer Seite und 30.000 Italiener auf der Seite Francos. Aber das italienische Legionärskorps hatte keine Lust, sich den bewährten spanischen Truppen des 5. Regiments und den internationalen Brigaden zu stellen, sondern erstrebte billige Siege. Franco musste sich fügen, hielt es aber augenblicklich für besser, die italienischen Faschisten mit Teilen seiner besten Truppen zu stärken. Man konnte ja nicht wissen, wie groß die Stoßkraft der Mussolini-Soldaten war. So sammelten sich vor Malaga 25.000 Italiener, 5.000 Mauren, 5.000 Fremdenlegionäre und 1.000 irländische katholische Faschisten. Diese Bedrohung wurde bei der republikanischen Regierung in Valencia sofort bekannt, da das Volk in Francos Gebiet meist zu uns hielt und es in den Bergen viele Stellen gab, durch die Nachrichten gebracht werden konnten. Largo Caballero hatte aber gerade wenig Zeit für die Kriegsführung, denn viele Mitglieder seiner eigenen, der Sozialistischen Partei, waren wegen seines unverantwortlichen militärischen Dilettantismus gegen ihn aufgebracht. Vor etwas über einem Monat, im Dezember 1936, war eine ganze Gruppe von sozialistischen Abgeordneten aus diesem und ähnlichen Gründen zur Kommunistischen Partei übergetreten. Nun warf Caballero den Kommunisten vor, sie machten Proselyten, das heißt, sie versuchten, Rechtgläubige zu ihrer Meinung zu bekehren. So unsachlich und sonderbar kirchlich dieser Vorwurf auch war, versprachen ihm doch die Kommunisten, sie würden künftig denen, die zu ihnen übertreten wollten, davon abraten. Aber selbst diese Erklärung beruhigte nicht den starkköpfig nur an sich glaubenden Ministerpräsidenten. Er fürchtete eben mehr als den Untergang der Republik das sichtbare Wachstum der Kommunistischen Partei, obwohl gerade diese Partei ihn bisher selbst dann unterstützt hatte, wenn sie es schwer verantworten konnte. Sein unsachlicher Hass entfremdete ihm endgültig seine kommunistischen Bundesgenossen. Da er kaum eine Mehrheit in der Volksvertretung hinter sich hatte, blickte er sich nach neuen Bundesgenossen um und fand nur die Anarchisten, die er zu umschmeicheln begann. Gerade zu dieser Zeit kam eine größere Menge Waffen an. Da die Faschisten sowohl vor Madrid wie vor Malaga Truppen zusammenzogen, hätte er diese Waffen vor allem an diese beiden Fronten schicken müssen. Aber er verteilte sie gleichmäßig an alle Fronten, auch an die Anarchisten, die seit vielen Monaten untätig an der katalanischen Front standen und sich nicht bewegen ließen, dem schwer bedrängten Madrid durch Vorstöße an ihrer Front zu helfen. Mehr noch, da die neuen Waffen durch Barcelona kamen, organisierte der unehrliche, sektiererische Flügel der Anarchisten dort den Raub von Waffen, die für Madrid bestimmt waren, und Largo Caballero tat nichts gegen diese Übergriffe. Bei dieser inneren Lage des republikanischen Spanien griffen die Italiener am 25. Januar 1937 zum ersten Mal unsere Malaga-Front mit ihrer ungeheuren Überlegenheit an. Sie gingen auf der Küstenstraße von Gibraltar bei Marbella vor und nordöstlich an der Gebirgsstraße von Granada bei Alhama und trieben die Milizionäre vor sich her. Darauf verlangten in Valencia die kommunistischen Mitglieder des Kabinetts, dass sofort etwas zur Verteidigung Malagas, der wichtigsten Stadt Südspaniens, getan würde. Die Generale Asensio und Cabrera sandten dorthin den Oberst Villalba. Das war kein schlechter Mann. Er hatte sich früher als treuer Anhänger der Republik und geschickter Organisator bewährt. Aber er wurde dem gänzlich unfähigen General Monge unterstellt, dem Chef der Südfront, der ein persönlicher Freund Cabreras war. Als Oberst Villalba nach Malaga kam, wurde die Stadt täglich von deutschen und italienischen Flugzeugen bombardiert. Er fragte nach dem Verteidigungsplan sowohl der Stadt wie des gesamten Frontabschnitts. Es gab nichts dergleichen. Er musste erst selbst an die Front fahren, um festzustellen, wo seine Truppen standen. Da fand er Steinbarrikaden quer über die Straßen, die bei Tage von Milizionären mit praktisch keiner Ausbildung besetzt waren. Es gab keine Anschlussstellungen, keine Zwischenposten und sonstige Verbindungen, keine Reserven. Dazu fehlte es fast vollkommen an Artillerie und Maschinengewehren. Die Munition war selbst für diese klägliche Truppe knapp. Was sollte er tun? Er begab sich zu den Ausschüssen, von denen die Milizen abhingen, und verhandelte mit ihnen. So verlor er viel Zeit und sandte wirkungslose Berichte an den traurigen General Monge und nach Valencia zu den verdächtigen Mitarbeitern Largo Caballeros. Unbegreiflicherweise ließen die Italiener nach dem Vorstoß am 25. Januar dem Oberst Villalba Zeit bis zum 4. Februar. Dann stießen sie bei Ardales el Burgo vor, wurden aber von den Milizen zurückgeschlagen. Am selben Nachmittag griffen die motorisierten Truppen des italienischen Generals gleichzeitig an verschiedenen Punkten an. Die Milizen wichen zurück. An einigen Orten wurde der Rückzug zu einer wilden Flucht. Trotzdem tasteten sich die Italiener nur ängstlich weiter vor und gewannen nicht viel Boden. Am 5. Februar kamen 3 spanische Kreuzer der Faschisten und 3 kleinere Schiffe vor die Küstenstraße und schossen aus ihren weitreichenden Kanonen. An diesem Tag gingen die Italiener weiter vor, aber es gelang Villalba, an diesem Abend eine Art Front wiederherzustellen. Am 6. Februar aber löste sich die Ordnung auf. Die Anarchisten verließen einfach die Front. Niemand meldete mehr, wo er sich befand. So erhielt der Oberst nur noch Schreckensnachrichten, ohne eine Möglichkeit zu haben, noch etwas zu tun. Kurz nach Mittag verließ der Zivilgouverneur die Stadt. Im Nu verbreitete sich diese Nachricht. Wer es sich leisten konnte und nicht ein Freund der Faschisten war, packte in aller Eile etwas zusammen und schloss sich dem Strom der Flüchtlinge an, die sich nach Osten aus der Stadt schoben. Auf der Küstenstraße bewegten sich bald auf einer Länge von Dutzenden Kilometern Lastautos, Frauen mit Kindern, Bauernwagen, Esel, Zivilisten und Soldaten. Von Valencia kamen Lastwagen mit Munition, sie konnten aber gegen den Strom der Flüchtlinge nicht durch. Am nächsten Tage, dem 7. Februar, nahm die Flucht noch zu, da die faschistischen Kriegsschiffe die Stadt aus geringer Entfernung beschossen. Häuserfassaden stürzten ein und schreckten die Menschen noch mehr. Flugzeuge kamen angebraust und ließen ihre Bomben fallen. Entsetzt flohen die Menschen hinaus. Ihnen folgten die Flugzeuge, sie sausten niedrig über die Straßen hin und schossen mit Maschinengewehren in die Fliehenden. Vom Meere donnerten die Kanonen der Kriegsschiffe, deren Granaten von der Seite in den Flüchtlingsstrom hineinbrausten und mit wüstem Krachen explodierten. Oberst Villalba versuchte, die fliehenden Milizionäre aufzuhalten, um mit ihnen wenigstens östlich der Stadt noch eine neue Front aufzubauen. Dabei half ihm eine Reihe energischer Offiziere und Politkommissare, aber die Besten fielen. Am Abend dieses Tages waren die italienischen Panzer noch 5 Kilometer von Malaga entfernt. Den nächsten Morgen, den 8. Februar, besetzten sie kampflos die Stadt. Eine Front wurde auf der Küstenstraße erst am 12. Februar gebildet. Das geschah durch die 6. Spanische und die erst kürzlich aufgestellte 13. Internationale Brigade. Das republikanische Spanien war durch die Katastrophe von Malaga und den ungeheuren Geländeverlust aufs Tiefste erschreckt. Alle Leute fragten, woher das käme, und verlangten eine Untersuchung. General Cabrera, der Staatschef Largo Caballeros, war so unklug zu sagen, durch den Fall von Malaga würde die Front verkürzt, und das wäre ein Vorteil. Diese Bemerkung ließ die Leute stutzen und brachte sie auf den Verdacht, dass die Leitung der Armee die lange Front von Malaga absichtlich aufgegeben hätte. Daher nahm der Protest der Bevölkerung noch zu. Largo Caballero musste endlich etwas tun. Er ließ jemanden verhaften, aber nicht die Generale Ascencio und Cabrera, sondern den Oberst Villalba, der vor eine fast unlösbare Aufgabe gestellt worden war. Damit gab sich die kommunistische Partei nicht zufrieden. Sie forderte die Entlassung des verdächtigen Generals Ascencio. Largo Caballero konnte ihn als Unterstaatssekretär im Kriegsministerium nicht halten, aber nahm ihn als seinen Privatsekretär. Das steigerte die Empörung über seine Zusammenarbeit mit den Reaktionären noch weiter, denn als Privatsekretär war Ascencio der Kontrolle durch Kabinett und Volksvertretung entzogen und konnte hinter den Kulissen weiterarbeiten. In vielen Städten kam es zu Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten und seine Kriegspolitik. Die mächtigste dieser Demonstrationen fand in seiner Hauptstadt Valencia statt. Bei diesen Kundgebungen wurde die Forderung aufgestellt, endlich das einheitliche Kommando zu schaffen in einer vereinten Volksarmee anstelle der bisherigen Partei- und Gewerkschaftsmilizen. Das Schlagwort dafür hieß Mando Unico, das heißt Einheitskommando. Largo Caballero wollte den Sinn dieser Losung nicht sehen und verdrehte ihn dahin, dass die Truppen und das Volk die Einrichtung der Politkommissare satt hätten. Er versuchte, sie abzuschaffen. Dadurch wurden viele alarmiert, die bisher den politischen Streitigkeiten ferngestanden hatten. Denn die Politkommissare waren die Organe in der Armee, die den halbfaschistischen und sonst wie unzuverlässigen Offizieren auf die Finger gesehen hatten. So wurden selbst solche Leute zu energischen Verteidigern der Politkommissare, die sie bis dahin wenig geliebt hatten. Ihnen allen war klar geworden, Largo Caballero wurde zu einer Gefahr für die Republik und musste gestürzt werden. Er hatte sogar die Stirn gehabt, den unzuverlässigen, wenig klugen General Cabrera als Chef des Stabes zu halten. Wenn jetzt die Vertrauensfrage gestellt worden wäre, so hätten die Kommunisten zusammen mit einem beträchtlichen Teil der Sozialisten und anderen den Ministerpräsidenten gestürzt. Aber die Faschisten retteten ihn durch ihre Offensive am Jarama, wo es zum vierten Mal um Madrid ging. In dieser Lage wollte die Opposition keine Kabinettskrise heraufbeschwören und Largo Caballero konnte seine unselige Tätigkeit noch eine Zeit lang fortsetzen. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 258. Eine Niemandslandproduktion 2023. Literaturhinweis. Der Schriftsteller Ludwig Renn, von dem die Erzählung Der Fall Malagas stammt, hieß eigentlich Arnold Fied von Golzenau. Er wurde 1889 als Sohn eines Mathematikprofessors und Prinzenerziehers geboren. 1910 war er Fahnenjunker, er schlug die Offizierskarriere ein. Nach Studium diverser Fächer, darunter Russisch, Jura, chinesische Geschichte, begab er sich auf eine vielfältige Vortragsreise. 1928 schloss er sich der KPD an, im gleichen Jahr erschien sein Roman Krieg. 1933 wurde er verhaftet, 1935 aus dem Zuchthaus Bautzen entlassen. 1936 floh er in die Schweiz. Zwischen 1936 und 1937 war er Führer des Thälmann-Bataillons und Stabschef der 11. Internationalen Brigade im Spanischen Bürgerkrieg. 1939 wurde er in Frankreich interniert. Aber es gelang ihm die Flucht nach Mexiko. Zwischen 1941 und 1946 war er Präsident der Bewegung Freies Deutschland. 1947 kehrte er nach Deutschland zurück. Er bekleidete verschiedene Ämter in der DDR. Ludwig Renn starb 1979 in Berlin. Der Zusammenbruch von Malaga ist erschienen in Ludwig Renn im Spanischen Krieg, Morelia Verlag Berlin und Weimar, ebenfalls auch im Aufbau Verlag Berlin 1973. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Niemandsland. Ich liebe dich und finde dich, wenn auch der Tag ganz dunkel wird. Mein Leben lang und immer noch bin suchend ich umhergeirrt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es öffnen deine Lippen sich. Die Welt ist taub. Die Welt ist blind. Und auch die Wolke und das Laub. Nur wir. Der goldene Staub, aus dem wir zwei bereitet sind. Leider bewegt sich die Welt auf einen Atomkrieg zu. Das heißt, das wäre die letzte Konsequenz bei dem ständigen gegenseitigen Bekämpfen und Bekriegen in der Ukraine der beiden Supermächte Russland und USA auf ukrainischem Boden, wobei natürlich die ukrainische und die russische Bevölkerung die Toten liefert und die Zinnsoldaten, während der Herrscher in Washington und Moskau ihr zynisches Spiel um die Macht über eine neue Weltordnung aufziehen. Heller als tausend Sonnen von Professor Robert Jung ist ein Buch, das ich im zarten Knabenalter gelesen habe und habe in einer der wunderbaren Audiotheken der ARD und der öffentlichen Rundfunkanstalten in Deutschland eine Buchbesprechung über die Wiederauflage dieses Buches gefunden und möchte sie meinem Niemandsland-Publikum nicht vorenthalten. Heller als tausend Sonnen, ein Buch vom Zukunftsforscher Robert Jung, hier in einer historischen Besprechung. Sie ist aus dem Jahr 2021. Deutschlandfunk, Andruck. Das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens war das Ziel vieler kalter Krieger. Die Idee dahinter, Frieden sichern durch die Fähigkeit zu einem atomaren Schlag gegen den Gegner. Ergebnis dieses Denkens war ein über weite Strecken kaum gebremstes Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion. Kritiker dieser Politik fanden sich bereits in den 50er Jahren. Die Friedensbewegung kam damals auf und zu ihren zentralen Texten zählte ein Buch mit dem Titel »Heller als tausend Sonnen«. Dieser Klassiker des Journalisten Robert Jung wurde jetzt im Rowohlt Verlag wieder aufgelegt. Dagmar Röhrlich hat das Buch für uns gelesen. Frühjahr 1953. Robert Jung, damals Korrespondent der Schweizer Weltwoche in Los Angeles, steht mitten in einer Menschenmenge vor der City Hall von Las Vegas. Jung ist gekommen, um von dort aus einen Atomtest zu beobachten, den das US-Militär auf dem Testgelände im Norden der Stadt plant. Um 1.20 Uhr ist es soweit. There comes the sound wave. Das war der Ton. Das war der Ton der neuen Zeit. Ein dumpfes Brüllen. Ein fernes Brüllen. Und dazu Erst jetzt kann ich es beschreiben, ein wahnsinniges, weißes Licht. Ich kann mir nicht helfen. Kein Film, kein Fernsehen, nicht einmal Erzählung, nicht einmal Worte können wiedergeben, wie es ist, wenn man einen Bruchteil Weltuntergang miterlebt. Dieser Blitz, der 8 Jahre zuvor das letzte gewesen war, das die mehr als 100.000 sofort getöteten Menschen von Hiroshima und Nagasaki wahrgenommen hatten, er erschreckte und verstörte Robert Jung zutiefst. Dieser Blitz war der Wendepunkt in seinem Leben und Auslöser seines Buchs Heller als 1000 Sonnen. Weshalb denken wir eigentlich immer nur darüber nach, was der Wissenschaftler tut und niemals darüber, was er ist? Eigentlich hatte Jung einen Roman über die Tragödie eines Atomforschers schreiben wollen, doch während der Recherche wurde ihm klar, dass die Wirklichkeit jede Fiktion in den Schatten stellte. Und so verfasst er einen bis heute ebenso faszinierenden wie erschreckenden Report. Er beschreibt, wie sich die Forscher schicksalhaft in den Bau der schrecklichsten bislang konstruierten Waffe verwickelten und sich moralisch schuldig machten. Im Sommer 1939 hätten noch 12 Menschen durch gemeinsame Verabredungen den Bau von Atombomben verhindern können. Zitiert Jung Werner Heisenberg. Der Atomphysiker dachte an sich selbst sowie 11 weitere führende Köpfe seiner Zunft, darunter Liu Szilard und Enrico Fermi. Ihre politische und moralische Einbildungskraft versagte in diesem Augenblick. Weder brachten sie es fertig, ihr Denken und Handeln entschieden den künftigen Konsequenzen ihrer Erfindung anzupassen, noch hatten sie in dieser kritischen Situation genügend Vertrauen. Es waren zunächst die aus- und vor Nazi-Deutschland geflohenen Atomphysiker, die das Regime kennen und fürchten gelernt hatten, die mit allen Mitteln versuchten, die US-Regierung zum Bau einer eigenen Bombe zu bewegen. Als die Militärs keine große Begeisterung zeigten, versuchten die Forscher es über Präsident Roosevelt, mit Hilfe der Autorität Albert Einsteins. Der unterzeichnete den schicksalsschweren Brief, der zum Startschuss werden sollte für das Manhattan-Projekt. Jung zitiert ihn: Ich habe eigentlich nur als Briefkasten gedient. Man hat mir einen fertigen Brief gebracht. So entschuldigte Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg eine Handlung, die er sehr bald zu bereuen begann. Eine unerbittliche Forschungsmaschinerie lief daraufhin an, unter Kontrolle von Militär und Geheimdiensten. Die Angst, die Waffe nicht fertig zu bekommen, bevor Hitler über sie verfügte, trieb alle an. Dann, zum Ende des Krieges, kam heraus, dass die 150.000 am Manhattan-Projekt beteiligten Menschen gegen Windmühlen kämpften. Denn um Hitler keine so schreckliche Waffe in die Hand zu geben, hatten deutsche Atomphysiker nicht an der Bombe gearbeitet, führt Robert Jung aus. Die amerikanischen Forscher erkannten: Die Voraussetzungen, unter denen sie ihre Arbeit begonnen hatten, stimmten nun nicht mehr. War jetzt die Weiterarbeit an der Bombe politisch und moralisch überhaupt noch zu rechtfertigen? Andererseits hätte es dem Geist der modernen Wissenschaft und Technik widersprochen, aus freien Stücken die weitere Entwicklung eines neuen Forschungsgebietes, sei es auch voller Gefahren für die Zukunft, auf halbem Wege abzubrechen. Man entschloss sich, weiterzumachen und mit einem öffentlichen Versuch der Welt zu zeigen, wie furchtbar diese Waffe ist. Keine skrupellose Macht sollte es wagen, sie in aller Stille und Heimlichkeit zu bauen. Im Interesse des Friedens, so beschreibt es Jung, ging es weiter. Und im Interesse des Friedens stimmten auch 4 führende Wissenschaftler des Projekts, darunter Robert Oppenheimer, für den Einsatz der Waffe in Japan. Robert Jung hat sein Buch »Heller als 1000 Sonnen«, das zu einem der zentralen Texte der aufkommenden Friedensbewegung werden sollte, minutiös recherchiert. Er zeigte, dass niemand aus dieser Geschichte ohne Schuld herauskommen konnte. Aber er klagte nicht an, richtete nicht, sondern er wollte zum Nachdenken anregen. Zum Gespräch, damit sich diese menschliche Tragödie der Forscher, die durch Hiroshima und Nagasaki zu einer Tragödie der Menschheit wurde, nicht wiederholt. Ob sich sein Wunsch erfüllt, ist durchaus ungewiss. Die internationale Lage ist angespannt wie lange nicht mehr. Es ist also höchste Zeit, dieses Buch wiederzulesen und von ihm zu lernen. Dagmar Röhrlich war das über Heller als 1000 Sonnen, das Schicksal der Atomforscher. Ein Klassiker von Robert Jung, wieder aufgelegt von Rowohlt. 416 Seiten gibt es dort zum Preis von 22 Euro. und kann nicht verstehen. Es gibt mehr als eine Antwort und Fragen muss man stellen. Alles soll sich selbst erklären, nicht zu genau hinsehen. Man hätte gern eine Lösung, doch die wird zum Problem. Man weiß doch, wie es geht und ist trotzdem zu blöd, einfach laut zu sagen, jetzt ist Schluss. Die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 29. Mai bis zum 12. Juni 2023. Beginnen wir mit einer Nachricht aus Spanien. Am Mittwochmittag kündigte der spanische Ministerpräsident und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei PSOE, Pedro Sánchez, überraschenderweise an, dass er das Parlament auflösen und die für Dezember geplanten Wahlen auf den 23. Juli vorziehen werde. Als Grund nannte er die schwere Niederlage des PSOE bei den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag. Sieger der Wahlen war die konservative Volkspartei PP. Vielerorts erzielte sie absolute Mehrheiten, in Madrid zum Beispiel, sowohl in der Region als auch im Rathaus. Podemos und die Vereinigte Linke verloren dort 10 Abgeordnete und werden nun in beiden Kammern keine Vertreter mehr haben. Die progressiven Kräfte verloren Valencia, Sevilla, Valladolid und Ferrol auf lokaler Ebene. Auf regionaler Ebene verlor der PSOE die Regionen Valencia, Aragon, Extremadura, Balearen, La Rioja und die Kanarischen Inseln. Die Generalsekretärin von Podemos, Ione Belarra, erklärte am Montag ihre Solidarität mit allen progressiven Menschen im Land, die heute traurig und besorgt über den Vormarsch der reaktionären Kräfte sind. Man wisse, was das bedeute. Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, Privatisierungen und einen Rückgang fundamentaler Rechte. Der Ausgang der Wahlen im Juli ist völlig ungewiss. Liefe es wie jetzt, würde der PP die Wahlen gewinnen. Aber die Regierung wäre ihm noch nicht sicher, titelte die Tageszeitung El País am heutigen Montag. Die linke Unidas Podemos und die extrem rechte Vox dürften viele Stimmen verlieren. Daher könne es sein, dass die Volkspartei im Bündnis mit Vox keine Mehrheit erreichen wird. Am Sonntag trat der Kommunist Juan Manuel Sánchez Gordillo zum ersten Mal seit 1979 nicht mehr für das Bürgermeisteramt im andalusischen Dorf Marinaleda an. Sein Nachfolger Sergio Gómez, an den Gordillo bereits vor 2 Jahren aus gesundheitlichen Gründen sein Amtsgeschäft übergeben hatte, gewann jedoch mit absoluter Mehrheit. Vox war dort erstmals mit einer Liste von 11 Kandidaten angetreten, die offenbar nicht einmal sich selbst wählten, da es insgesamt nur 5 Stimmen für die Faschisten gab. Soweit Carmela Negrete in der jungen Welt von heute. Die Taz sagt Folgendes: Eine Frage der Identität. Überraschende Neuwahlen in Spanien. Spaniens Ministerpräsident Sánchez hat nach den Regional- und Kommunalwahlen nur eine Chance. Und er nutzt sie. Politisch hat er viel vorzuweisen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez beweist Mut. Gleich nach der Niederlage seiner Sozialisten bei den Kommunal- und Regionalwahlen löst er das Parlament auf und zieht die Parlamentswahlen auf den 23. Juli vor. Damit erwischt er die siegreichen Rechten von Partido Popular und Vox kalt. Die hatten ihren Fahrplan bis zum Winter bereits vorbereitet. Sie wollten Sanchez Tag für Tag vorwerfen, dass er ein autoritärer, undemokratischer Regierungschef sei, der an seinem Amt festhält und das Land zerstört, statt seines Volkes Willen abzufragen. Diese Kampagne ist nun hinfällig. Sanchez hatte nur eine Chance und er nutzte sie. Er will endlich wieder von Politik reden, statt von ideologischen Gespenstern wie der Zerstörung Spaniens durch eine längst nicht mehr aktive bewaffnete Organisation namens ETA, deren politische Erben EH Bildu ihn im Parlament bei sozialen Verbesserungen unterstützen. Höhere Mindestlöhne, höhere Renten, besserer Mieterschutz, Kündigungsschutz, Energiepreissenkung, Hilfen für vom Klima gebeutelte Landwirte. Sanchez hat viel vorzuweisen. Die PP wird in den kommenden Wochen ein Problem haben. Sie wird ihre Koalitionsabkommen in Gemeinden und Regionen mit der rechtsextremen Vox vorstellen müssen. Die wird die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, die Diktatur zu verherrlichen, ihre rassistischen, frauen- und minderheitenfeindlichen Sprüche loszuwerden und Maßnahmen in die Koalitionsabkommen zu diktieren. Das macht vielen Angst und könnte mobilisieren für eine erneute Amtszeit von Sanchez. Anders als bei den Kommunalwahlen ist die Frage der Identität bei den Parlamentswahlen gut aufgehoben. Denn darum geht es, traditionell, machohaft, für ein uniformes katholisches Spanien mit Stierkampf, das keine sexuellen Minderheiten und keine Regionalsprachen kennt, einheitlich und groß, wie es Franco ausdrückte, oder modern, vielfältig, bunt, sozial, plurinational, Vorreiter bei Rechten für alle. Vergangenheit oder Zukunft? Am 23. Juli wird das in Spanien festgelegt werden müssen. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Thema Türkei-Wahl. Da kann man mittlerweile schon von einem Dauerherrscher sprechen. Türkei, Langzeitherrscher, zementiert seine Macht in Stichwahl. Bundesminister Cem Özdemir mit fragwürdigem Demokratieverständnis. Es kam wie erwartet. Am Sonntag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine erste Stichwahl nach 20 Jahren an der Macht laut vorläufigem Ergebnis der Wahlbehörde mit etwa 52-48% knapp für sich entschieden. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 85%. Erdogan galt als Favorit, nachdem sein Herausforderer, der CHP-Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu, im ersten Wahlgang deutlich hinter den Umfrageergebnissen zurückgeblieben war. In einer ersten Ansprache vor Anhängern rief Erdogan zu Einigkeit und Solidarität auf. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er seine repressive Politik gegen die Opposition in den kommenden 5 Jahren fortführen wird. Seit Einführung des Präsidialsystems im Jahr 2018 verfügt der 2003 zum Ministerpräsidenten und 2014 zum Staatspräsidenten gewählte über so viel Macht wie nie zuvor. Eine Verfassungsänderung, die ihm nach 2028 noch eine weitere Amtszeit ermöglichen würde, hat er bereits ins Spiel gebracht. Sowohl innen- als auch außenpolitisch warten auf Erdogan komplizierte Aufgaben. Das gilt gerade mit Blick auf die schwere Wirtschaftskrise der Türkei. Am Montag gab die Landeswährung erneut nach und näherte sich wieder dem erst vergangene Woche erreichten Rekordtief. In den letzten 2 Jahren hat die türkische Lira bereits massiv an Wert verloren. Experten rechnen mit einem weiteren Verfall. Die Inflation liegt aktuell bei rund 44%. Im Oktober waren es gar über 80. Hinzu kommt die Aufgabe, die von den Erdbeben am 6. Februar getroffenen Regionen wieder aufzubauen. Mit dem Nachbarland Syrien, an dessen Zerstörung in einem brutalen Regime-Change-Krieg er erheblich beteiligt war, strebt Erdogan eine Normalisierung an, in deren Rahmen es auch um die Rückkehr der 3,6 Millionen Flüchtlinge geht. In seiner Siegesrede wiederholt er sein Versprechen, die Türkei zu einem internationalen Energiehub für LNG-Gas zu machen, in enger Kooperation mit Moskau. Die Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin fielen deutlich überschwänglicher aus als die aus Washington und der EU, wo man auf einen Machtwechsel gehofft hatte. Kılıçdaroğlu hatte im Wahlkampf angekündigt, die türkische Außenpolitik pro-westlicher zu gestalten. Welche Politik sein Sechs-Parteien-Bündnis, dem extrem rechte Kräfte angehören und das einzig die Gegnerschaft zu Erdogan eint, tatsächlich umgesetzt hätte, bleibt indes höchst fraglich, auch wegen des Rechtsrucks bei den Parlamentswahlen, in denen 400 der 600 Sitze von konservativen, ultrarechten und islamistischen Parteien besetzt wurden. Nach dem ersten Wahlgang hatte Kılıçdaroğlu massiv Stimmung gegen im Land lebende Geflüchtete gemacht und obwohl ihn die HDP unterstützte, dem Rechtsnationalisten Ümit Öztürk zugesagt, gegen kurdische Lokalpolitiker vorzugehen. In kurdisch dominierten Provinzen fiel die Wahlbeteiligung am Sonntag denn auch um bis zu 7 Prozentpunkte. In Deutschland haben nach Angaben der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 50% der Wahlberechtigten abgestimmt, die angesichts von 2,2 Millionen Stimmen Abstand zwischen Erdogan und Kılıçdaroğlu aber den Wahlausgang nicht änderten. Mit über 67% sprach sich eine deutliche Mehrheit für Erdogan aus, woraufhin der grüne Bundestagsagrarminister Cem Özdemir ausgerechnet am 30. Jahrestag des neonazistischen Anschlags in Solingen deren Wahlentscheidung als Absage an das Zusammenleben hier bezeichnete. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A ràdio Contrabanda. 91.4 de la FM. Sehr interessant, in der jungen Welt erscheint am heutigen Dienstag, dem 30. Mai, ein Interview über die Profite der Konzerne wie Rheinmetall. Junge Welt interviewt Leonie Schnurer. Sie ist derzeit kommissarische Geschäftsführerin von Ethikon, Stiftung Ethik und Ökonomie. Rüstungsunternehmen kassiert 500 Millionen Euro für Panzerdeal mit Bundeswehr. Die Stiftung fordert Konversion. Gespräch mit Leonie Schnurer. Für den Rüstungskonzern Rheinmetall geht es an der Frankfurter Börse zuletzt ordentlich bergauf. Mitte Mai teilte das Unternehmen mit, 501 Millionen Euro für die Lieferung von 50 neuen Puma-Schützenpanzern an die Bundeswehr zu kassieren. Wie soll aus Ihrer Sicht mit Konzernen umgegangen werden, deren Profite durch die Zeitenwende, wie es so schön heißt, im Höhenflug sind? Frau Schnurer sagt, was wir momentan erleben, ist tatsächlich eine enorm politische Unterstützung solcher Rüstungskonzerne. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie irgend möglich auf die skrupellosen Machenschaften von Rheinmetall, diesen Händlern des Todes, aufmerksam zu machen. So haben wir beispielsweise 2017 die Großaktionäre Larry Fink, Chef vom weltweit größten Privatvermögensverwalter BlackRock, und Paul Manduca, Vorstandsvorsitzender des britischen Versicherungsriesen Prudential, sowie den Rheinmetall-Vorstand Armin Papperger und den dortigen Aufsichtsrat Ulrich Grillo mit dem internationalen Ethikon Dead Planet Award geschmäht. Womit hatten diese Männer den Schmähpreis verdient? Antwort: Den haben sie damit verdient, dass ihnen der Konzern zu wesentlichen Teilen gehört und sie das Rüstungsunternehmen entscheidend führen. Auf ihr Konto geht der Ruin der menschlichen Gesundheit und der Zerstörung der Umwelt im großen Stil und der Tod vieler Menschen. Den Schmähpreis erhielten sie, weil sie nicht nur eine Gefahr für den Frieden und die Menschenrechte darstellen, sondern auch eine für die Demokratie, die Ökologie und die Menschheit insgesamt. Frage: Weltweit wird aufgerüstet und die Zahl bewaffneter Konflikte nimmt durch den Kampf um Ressourcen sowie durch die Folgen der Erderwärmung zu. Ist da ein Ende der goldenen Zeiten für Rheinmetall und Co. überhaupt absehbar? Antwort: Die durch den entfesselnden Kapitalismus befeuerten globalen Krisen und die sich daraus entwickelnden Konsequenzen lassen die Profite der Rüstungskonzerne in schwindelerregende Höhen schnellen. Rüstungskonzerne wie Rheinmetall haben kein Interesse an der Lösung dieser Krisen und an der Beendigung der weltweiten Kriege. Rheinmetall liefert mit Erfolg Waffen in alle Welt, teils an geltenden Gesetzen vorbei, etwa nach Südafrika, Argentinien und Saudi-Arabien. Für diese Konzerne zählen einzig und allein die Profite aus dem Geschäft mit dem Tod und nicht Menschenleben. Welche Konsequenz ziehen Sie daraus? Antwort: Wir fordern Rheinmetall entrüsten. Das heißt konkret, die Rüstungsproduktion muss auf die Fertigung ziviler Güter umgestellt werden, trotz oder gerade wegen des Krieges in Europa. Denn Frieden erreicht man nicht mit immer mehr Waffen. Apropos politische Rückendeckung für die Rüstungsindustrie, wie weit reicht umgekehrt der Einfluss dieser Kapitalfraktion, Stichwort lasche Regulierung? Antwort: Solange den Rüstungslobbyisten im Bundestag und außerhalb ihr Handwerk nicht verboten wird, wird es immer wieder Gesetze geben, die die Interessen der Rüstungsindustrie bedienen. Das ist im Grunde nicht weiter verwunderlich. Bedenkt man, dass viele Politiker nach ihrer Karriere im Bundes- oder Landtag in die Privatwirtschaft wechseln und auch als Lobbyisten von Rüstungskonzernen ihre Bezüge aufbessern. Als Beispiel sei auf den ehemaligen Verteidigungsminister Franz Josef Jung von der CDU verwiesen. Er sitzt heute im Aufsichtsrat von Rheinmetall. Oder nehmen wir Ex-Entwicklungsminister Dirk Niebel von der FDP, der bereits seit Anfang 2015 für Rheinmetall tätig ist. Sehen Sie denn die Gefahr, dass Kriegsgerät zum Beispiel aus deutscher Produktion demnächst auch an den EU-Außengrenzen eingesetzt wird, um Migranten und Geflüchtete am Grenzübertritt zu hindern? Antwort: Wer sich die schwer bewaffnete europäische Grenzschutzagentur Frontex anschaut, die von der EU immer weiter aufgerüstet wird, weiß von dem Risiko, dass dort vermehrt auch neueste Waffensysteme zum Einsatz kommen werden, um die Festung Europa abzuschotten. Vor allem, falls sich die Lage zuspitzen sollte, wegen massenweiser Flucht, wegen Krieg oder der Zerstörung von Lebensgrundlagen. Wer daher Fluchtursachen tatsächlich bekämpfen will, muss das Ende der Rüstungsproduktion wollen. Fit machen für die Ostfront. Panzertraining für Ukrainer in Grafenwöhr. Grafenwöhr, Washington. Auf dem Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums das Training ukrainischer Soldaten an Abrams-Kampfpanzern begonnen. Ein Sprecher bestätigte am Sonntag einen Artikel des Militärmagazins Stars and Stripes, wonach die Übungen am Freitag begonnen hätten. 200 ukrainische Soldaten erlernen demnach in Grafenwöhr die Bedienung der Panzer, Einsatztaktiken, Instandhaltung und bekommen eine medizinische Ausbildung. Mitte Mai waren 31 Übungspanzer in Grafenwöhr eingetroffen. Thema Asylrecht in Deutschland. Kretschmer stellt Asylrecht im Grundgesetz in Frage. Berlin. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU will das Asylrecht in Deutschland grundlegend ändern und schließt dabei auch eine Verfassungsänderung nicht aus. Es ist höchste Zeit für beherzte Entscheidungen, sagte Kretschmer der Zeitung Die Welt in der Dienstagsausgabe. Der CDU-Politiker schlug dafür die Bildung einer Kommission vor, in der unterschiedliche politische und gesellschaftliche Gruppen vertreten sein sollten. Zur Begründung verwies der Ministerpräsident auf wachsende Spannungen und Frustrationen in Deutschland. Derzeit sei die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen, einfach zu groß. Thema Armutsbewegung in Deutschland. Kein Lichtblick bei der Kinderarmut, schreibt Herr David Maywald in der Jungen Welt am 27. Mai. Statistikbehörde geht für 2022 vorläufig von weniger Armut aus. Da fehlt aber noch etwas. Da stimmt was nicht. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, mit Verweis auf vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes am Donnerstagabend berichtete, ist die Armutsquote in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr zurückgegangen. Demnach ging die Anzahl der von Armut gefährdeten Menschen hierzulande von 16,9% Anteil an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2021 auf 16,7% im vergangenen Jahr zurück. Es sei ein überraschender Befund, kommentierte das RND. Der von den Zahlen vermittelte Eindruck sei trügerisch. Das stimmt. Denn der statistischen Erfassung der sogenannten Armutsgefährdung liegt ein Einkommensvergleich zugrunde. Die Definition gilt für jene, die weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, unabhängig von der Kaufkraft, bemerkte auch das RND. Und die Kaufkraft ist im vergangenen Jahr so deutlich gesunken, dass man für die Erkenntnis keine Statistik wälzen muss. Galoppierende Inflation, steigende Energie- und Lebensmittelpreise, Reallohnverlust. Das Jahr 2022 steht vorerst beispielhaft für die zunehmende Verarmung der BRD-Bevölkerung. Weil davon ausgegangen werden muss, dass besagte Indikatoren für Armut in der BRD falsch sind, ist besonders bedenklich, dass sich die Situation bei einigen Bevölkerungsgruppen trotz der positiv wirkenden Zahlen statistisch verschlechtert hat. Das gab der Paritätische Gesamtverband am Freitag in einer Mitteilung zu bedenken. Zwar wiesen die von der Wiesbadener Behörde ermittelten Ergebnisse etwa darauf hin, dass die Erhöhung des Mindestlohns von 9,60 Euro zu Jahresbeginn auf 12 Euro im Oktober 2022 einige pandemiebedingte Verwerfungen habe ausgleichen können. Die Kinderarmut habe mit 21,3% aber ein neues Rekordhoch erreicht, was man mit großer Sorge beobachte, so die Paritätische. Denn auch die Armutsschwelle etwa für eine alleinstehende Person stieg im Jahr 2022 demnach von 1.145 Euro im Vorjahr auf 1.189 Euro. Dabei beruhe der erste Wert auf Endergebnissen der Wiesbadener Behörde, der zweite auf den aktuellen vorläufigen, so der Paritätische. Die darin enthaltene Steigerung um 44 Euro oder knapp 4% liegt dabei deutlich unter der Inflation des vergangenen Jahres, die trotz fragwürdiger Neuberechnung der Behörde immer noch mit durchschnittlich 7,9% angegeben wird. Wer im Jahr 2021 unter der Armutsschwelle leben musste, hatte es bereits schwer. Bei Betrachtung der vorläufigen Zahlen zeigt sich, dass 16,7% der Bevölkerung trotz Armut eine höhere Kaufkraft als im Jahr 2022 hatten, so der Paritätische. Die Aussichten auf die behördlichen Endergebnisse sind vorerst düster. Hola, un saluto da Crema, Italia, agli ascoltatori del programma Newsland, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao. Thema Russophobie in Europa. Polen. Der polnische Staatspräsident winkt eine Kommission zur Erforschung, Achtung, russischer Einflüsse durch. Die Opposition kündigte Protest an. Polen bekommt wieder eine Inquisition. Staatspräsident Andrzej Duda unterzeichnete am Montag das am Freitag vom Sejm abschließend beschlossene Gesetz über die Einrichtung einer Regierungskommission zur Erforschung russischer Einflüsse auf das politische Leben Polens von 2007 bis 2022. Zugleich forderte er das polnische Verfassungsgericht auf, die Übereinstimmung der Kommission mit der Verfassung zu prüfen. Das hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. Vergeblich hatte Polens führende Tageszeitung, die Rzeczpospolita, am Montag auf der Titelseite gefordert: Jetzt Ihr Veto, Herr Präsident! Polens rechtswissenschaftliche Fachwelt ist sich mit Ausnahme einiger Hofjuristen einig. Die Kommission ist verfassungswidrig, und zwar, wie ein Gutachten für den Senat, die zweite Parlamentskammer nachgerechnet hat, in 13 Punkten. Die wichtigsten davon sind: Die Kommission soll Politiker, von denen sie überzeugt ist, dass sie ihr Amt unter russischem Einfluss ausgeübt haben, für bis zu 10 Jahren von öffentlichen Ämtern ausschließen, ohne dass sie erstens dazu befugt ist, denn Urteile zu sprechen ist laut Verfassung Sache der Gerichte, und ohne dass es zweitens gegen diese Quasi-Urteile Rechtsmittel gibt. Solche Urteile verstießen drittens gegen das Rückwirkungsverbot, weil die betreffenden Handlungen der Politiker zum Tatzeitpunkt, wie es so schön heißt, legal gewesen seien. Das verstoße viertens gegen die Bindung staatlichen Handelns an Recht und Gesetz, sowie fünftens gegen den auch in der polnischen Verfassung verankerten Grundsatz der Gewaltenteilung. Sechstens seien die Mitglieder der Kommission nicht abberufbar und könnten für ihr Handeln nicht gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Amtszeit der Kommission ist weiter nicht an die Legislaturperiode des Sejm gebunden, das ist das polnische Parlament, obwohl dieser ihre Mitglieder beruft. Wäre sie das, würde sie mit dem Ende der Legislaturperiode automatisch ihre Tätigkeit einstellen müssen. Vielmehr soll sie als nachgeordnete Behörde des Ministerpräsidenten arbeiten. Im Übrigen ist der Begriff russischer Einfluss so unpräzise definiert, dass jedes Gespräch mit einem russischen Diplomaten in der Vergangenheit, heute sind die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern praktisch eingefroren, zum Indiz für den entsprechenden Verdacht erklärt werden kann. Oder, wie am Montag ein Vize-Verteidigungsminister sagte, die Nutzung des russischen Social-Media-Kanals Telegram durch Journalisten. Das heißt, wer das macht, wird vom politischen Leben für die nächsten 10 Jahre in Polen ausgeschlossen. Duda begründete seine Entscheidung damit, dass die polnische Öffentlichkeit ein Recht darauf habe zu erfahren, wer in der Vergangenheit aus welchen Motiven wie entschieden hat. Polen sei in der Vergangenheit mit solchen öffentlich tagenden Untersuchungskommissionen gut gefahren. Genau das bezweifelt die Opposition. Sie hat angekündigt, die Kommission zu boykottieren. Die Abgeordneten Magdalena Biejat von der Linken fordert auch die Medien auf, den Sitzungen des Gremiums fernzubleiben, was ein frommer Wunsch ist, weil sich zumindest das Staatsfernsehen die Gelegenheit nicht nehmen lassen wird, große Sendeflächen mit Übertragungen aus der Kommission zu füllen. Niemandsland, Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat, entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian, 91.4 FM. Thema Russenhass, zweiter Teil. Russland fahndet nach Graham, Moskau. Aus Protest gegen angeblich russophobe Äußerungen hat Russland den US-Senator Lindsey Graham am Montag zur Fahndung ausgeschrieben, wie dpa meldete. Zuvor hatte die russische Justiz bereits ein Strafverfahren wegen der Aussagen eingeleitet. Der Republikaner Graham hatte am vergangenen Freitag den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew besucht. Dabei soll er russischen Angaben zufolge die westliche Hilfe für Kiew im Krieg gegen Russland als unsere beste Investition aller Zeiten bezeichnet haben, denn die Russen seien jetzt erledigt oder gestorben. Und noch eine Meldung zum Thema Dritter Weltkrieg, der uns bald droht. Taiwan, Taipei. China, Flugzeugträger passiert Taiwan. Ein Schiffsverband um den chinesischen Flugzeugträger Shandong hat am Sonnabend die Taiwanstraße passiert, wie die Regierung in Taipei mitteilte. Taiwans Militär habe die Schiffsgruppe, die sich an die offiziellen Seegrenzen gehalten haben soll, genau beobachtet, hieß es. Die Spannungen zwischen Beijing und Taipei waren in letzter Zeit stärker geworden. Grund sind Unabhängigkeitsbestrebungen der taiwanesischen Regierung, die insbesondere von den USA geschürt werden, obwohl die Insel völkerrechtlich zu China gehört. Auch zwischen Südkorea und der Demokratischen Volksrepublik Korea, DVRK, ist keine Beruhigung in Sicht. Am Montag warnte Seoul den Nachbarn vor dem geplanten Start eines Aufklärungssatelliten. Sollte er tatsächlich erfolgen, werde die DVRK schmerzvolle Konsequenzen zu spüren bekommen, hieß es in einer Stellungnahme. Der Traum von einem friedlichen Planeten rückt in immer weitere Ferne. Und hier enden unsere Katastrophen von heute. We'll be right back. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 29. Mai bis zum 12. Juni 2023 im heutigen Niemandsland. Nach den Wahlen zum Rathaus vom vergangenen Sonntag, dem 28. Mai, ergibt sich nun folgendes Ergebnis. Javier Trias von Junts, die katalanische Rechte, hat mit 11 Sitzen eine knappe Mehrheit bekommen. Gefolgt von der PSC unter Jaume Collboni mit 10 und dann von Ada Colau von Barcelona en Comú mit 9 Sitzen. Allerdings ist der zweite Platz zwischen Colau und Collboni noch strittig, weil immer noch Briefwahlstimmen nachgezählt werden. Im Moment, am heutigen Freitag, steht es sehr knapp. Collboni hat nur noch 148 Stimmen Vorsprung und es wird noch ein bisschen weiter gezählt. Das heißt, der zweite Platz kann sich noch ändern. Die vielgelobte ERC hat nur 5 Sitze und die Rechte und Ultrarechte PP und Vox haben 3 bzw. 2 Sitze erhalten. Das bedeutet, die Tage von Bürgermeisterin Ada Colau scheinen gezählt. Sie wird keine dritte Amtszeit ausüben können, es sei denn, es geschieht ein, könnte man sagen, kleines Koalitionswunder. Die Situation ist allerdings komplex bis kompliziert. Eine mögliche Koalition im Rathaus von PSC und Trias Junts würde 2 ungeschriebene Dogmen sprengen. PSC orientiert sich nach rechts und verschmäht ein mögliches Linksbündnis. Das würde ihnen wahrscheinlich auf längere Sicht schaden. Und Trias würde das Tabu des Independentismo, das heißt mit keiner spanischen Partei zu koalieren, brechen. Insgesamt jedoch sind alle im Moment etwas geschockt über den deutlichen Rechtsruck, den das Land in diesen Municipal- und Regionalwahlen insgesamt erlebt hat. Besonders das miserable Abschneiden der linken Podemos-Partei ist eigentlich niederschmetternd. Sanchez, der Präsident, hat wohl das Richtige getan und den Termin für Parlamentswahlen auf Juni vorgezogen. Das heißt, PSOE, die Regierungspartei in Madrid, hat umgehend reagiert. Die Regierung verspricht sich von diesem Schachzug, die Bündnispolitik der rechten PP und Vox unter Druck zu setzen bzw. zu konterkarieren. Auch die Spaltung von Podemos in Sumar, die neue Partei unter Yolanda Díaz, dürfte die Linke eher schwächen und spalten, als eine kraftvolle Alternative zu rechts zu signalisieren. Der zweite große Verlierer dieser Municipalwahlen ist der katalanische Independentismo, der sage und schreibe 350.000 Stimmen eingebüßt hat. Mit 1,205 Millionen Stimmen. Am stärksten hat ERC verloren, 302.274 Stimmen. Junts nur 5.214. Die linksorientierte KUP ist von 133.403 Stimmen bei der letzten Wahl auf 43.071 Stimmen gefallen, hat also keine Vertretung mehr im Rathaus. Wie gesagt, diese Zahlen sind für Katalonien. In Gesamtspanien hat an vielen Stellen der PP gewonnen. Leider. Müsste man sagen. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Ein neues Thema. Es geht um das Leseverstehen bzw. die Leseschwäche von immer mehr jungen Leuten. Education, das Erziehungsministerium Kataloniens, wird ab dem kommenden Schuljahr einen Sofort- bzw. Pilotplan für die Schulbibliotheken in 50 Schulen einführen. Ziel ist es, das akademische Niveau der Schüler und Schülerinnen zu heben insgesamt und vor allem das Leseverstehen zu verbessern. Immer mehr Schüler leiden an Leseschwäche bzw. haben Probleme, Texte bzw. deren Inhalte zu erfassen und zu verstehen. Lehrer klagen gegen die Generalitat. Die Bürgerinitiative Plataforma de Interinos Docentes de Catalunya, das sind die Vertretungsdozenten Kataloniens, diese Plattform hat angekündigt, die Situation der gesetzmäßigen Freistellungen nach 6 Jahren Zeitverträgen vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Zwar wurden tausende Lehrerinnen und Lehrer in den Beamtenstand übernommen, nachdem sie viele Jahre als Vertretungen mit befristeten Verträgen abgespeist worden waren, doch bemängelt die Interessensvertretung der Dozenten und Lehrer, dass die europäische Gesetzesnorm vorschreibt, Dozenten bereits nach 3 Jahren Fristverträgen fest einzustellen bzw. zu verbeamten, was die Generalitat übersehen hat. Thema: keinen Bock auf eure Wahlen. In den ärmeren Stadtvierteln hier in Barcelona wurde mehrheitlich nicht gewählt. Das Abkoppeln der Menschen vom sogenannten demokratischen Prozess der sogenannten freien Wahlen ist besonders in Stadtteilen wie Torres Baró überdeutlich. 56,4% Nichtwähler vor 4 Jahren, 60% heute. Im Durchschnitt betrug die Zahl der Nichtwähler ca. 38,5% insgesamt. Wahldesinteressiert waren die Menschen auch in Trinidad Nova mit 57%, die nicht gewählt haben, und La Marina del Prat mit 50%. Hier leben die wahren Vertreter der Unterschicht. Hier leben die Armen mit Durchschnittseinkommen unter 12.000 Euro pro Jahr. Öffentlicher Personennahverkehr. Nach mehr als 3 Wochen starker Einschränkungen des Zugverkehrs in Katalonien aufgrund einer schweren Havarie in der Stromführung der Züge konnte Renfe, die spanische Bahngesellschaft, am vergangenen 23. Mai endlich wieder einen regulären fahrplanmäßigen Betrieb aller Nahverkehrszüge hier in Katalonien auf allen Strecken vermelden. Am 1. Mai war aufgrund einer Havarie der R2-Linie in Gavà das Netz teilweise zusammengebrochen. Die Passagiere mussten seitdem schleppenden Zugverkehr mit langen Wartezeiten in Kauf nehmen. Dürre und Wassermangel in Spanien bzw. in Katalonien. Die Regenfälle der vergangenen Tage haben den lang anhaltenden Wassermangel nur teilweise und in geringem Maße ausgeglichen. Wie die Wetterbehörde AEMET meldet, zwar sei in etlichen Zonen der mediterranen Küste zum Teil reichlich Regen niedergegangen, doch insgesamt habe sich an der katastrophalen Gesamtlage wenig geändert. Es fehlt Wasser, besonders in den Stauseen. An einigen Orten konnte zumindest die fällige Obsternte gerettet werden. Die AEMET, das ist die Agencia Estatal de Meteorología, das heißt der staatliche Wetterdienst. Alarmstufe 1 bei Sexualstrafdelikten. Die ist angesagt. Die Zahl der Sexualstraftaten ist im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um erschreckende 20% allein hier in Katalonien angestiegen. Dies meldet die autonome katalanische Polizei Mossos d'Esquadra. Zwischen Januar und April registrierte die Polizei 1247 Straftaten allein in diesem Bereich, was 11 pro Tag bedeutet. Auch erklärte ein Polizeisprecher, dass die Dunkelziffer bei Sexualstraftaten besonders hoch sei, da viele Opfer sexueller Gewalt diese aus Angst und Scham nicht zur Anzeige brächten. Für den angezeigten Zeitraum habe man 1487 Opfer sexueller Aggressionen betreut, 1302 Frauen und 182 Männer. Dabei wurden ca. 1000 Täter identifiziert, 954 von ihnen Männer, der Rest Frauen. 12,3% der Opfer sind Minderjährige. Das zunehmende Verbrechen der Gruppenvergewaltigungen von Mädchen beträgt 4% der registrierten Fälle. 58 Fälle mit 79 Tätern. 60% der Aggressoren, so die Mossos d'Esquadra Polizei, seien Bekannte der Opfer. Die Verbrechen finden in einem Umfeld statt, das die Opfer eigentlich als sicher einstufen. Schule, Uni, Bekanntenkreis, Diskotheken und so weiter. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Umweltfreundliche Energie in Barcelona. Eine Sprecherin der Landesregierung, Gobern, erklärte am vergangenen 23. Mai, dass die Behörden Sonnenenergiekollektoren ab sofort auf allen Dächern öffentlicher regierungseigener Gebäude installieren werden. Bis 2030 soll der Prozess der Versorgung über Solarenergieplatten abgeschlossen sein. Als Nebeneffekt werde man so auch Gratisenergie für energiearme Haushalte zur Verfügung stellen können. Dies sei in einem jeweiligen Umkreis von 2 Kilometern möglich. Die Sprecherin Patricia Plaja kündigte an, dass man 58,9 Millionen Euro investieren werde. 40% aller 1452 Gebäude, die der katalonischen Landesregierung gehörten, würden umgerüstet. 25% des Energiebedarfs der katalanischen Behörden werde so gedeckt. Notstand bei der Gesundheitsversorgung. Die OCU, das heißt die Organisation der Verbraucher und Nutzer, prangerte letzte Woche an, dass die Wartezeiten in Katalonien, um einen Termin beim Hausarzt zu bekommen, im Durchschnitt 7 Tage betragen. Das sei die längste Wartezeit in ganz Spanien im Vergleich zu anderen Städten und Regionen. 7 Tage übersteige überdeutlich die vor 4 Jahren vom Gesundheitsministerium festgelegte Zeit von 24 Stunden bei weitem. Korruptionsfans und Komplizen. Kurz vor seinem Wahlsieg am vergangenen 28. Mai verkündete der Junts-Kandidat Javier Trias, dass der wegen Korruption, Unterschlagung und Betrugs verurteilte Ex-CiU-Vorsitzende und Ex-Präsident Kataloniens Jordi Pujol eine Modellfigur sei. Ja, Sie haben richtig gehört. Er sagte wörtlich: Ich liebe ihn sehr, so erklärte Javier Trias auf einer Wahlkampfveranstaltung. Er habe von Pujol viel gelernt. Natürlich, die Finger in die öffentlichen Kassen zu stecken. Ja, da fragt man sich aber doch, wie dämlich oder abgestumpft sind die Menschen, die so eine Modellfigur wählen. Dass korrupte Populisten, Diebe, Betrüger und Lügner gewählt und trotz besseren Wissens wiedergewählt werden, lässt ahnen, in was für einem moralischen und politischen Sumpf diese Gesellschaft sich schon seit langem befindet und ganz langsam versinkt. Ja, leider im Namen des Herrn. Klerikale Sexualstraftäter in Barcelona. Der Jesuit Francesc Roma, ein Priester, der im Gymnasium Sagrat Cor de Jesus, einer Jesuitenschule in der Carrer de Casp in Barcelona, unterrichtet hat, wurde von mehreren Ex-Schülern beschuldigt, sie vor vielen Jahren sexuell missbraucht zu haben. Die Fälle gehen bis auf das Jahr 1975 zurück. Roma, so eine Untersuchung der Tageszeitung El Periódico, sei einer von 4 Priestern, die Minderjährige jahrelang missbraucht bzw. vergewaltigt hatten. Aus dem internen Bericht, den eine Untersuchungskommission herausgegeben hat, geht hervor, dass 80 Minderjährige und 30 junge Erwachsene über Jahre sexuellen Missbrauch durch Vertreter des Jesuitenordens erlitten hatten. Der Skandal auf dem Skandal ist nun noch, dass der mutmaßliche Sexualstraftäter Roma letzte Woche die Frechheit hatte, in der Schule Sagrat Cor sein letztes Buch vorzustellen. Katastrophenstraße Diagonal. Ein Wasserrohrbruch auf der Avenida de Pedralbes führte am Mittwoch, dem 24. zu einem spektakulären Absacken der Asphaltdecke. Circa 25 Meter Straße versanken in einem von den Wassermassen verursachten Loch in der Straße. Die Diagonal musste mehrere Stunden für den Autoverkehr gesperrt werden. Pintanza contrabanda 90.4 FM del Vial de Barcelona. Fun City Barcelona, die Chiringuitos an Barcelonas Stränden, also die Strandbars, verlangen bzw. deren Besitzer verlangen, die Erlaubnis in der diesjährigen San Juan-Nacht wieder öffnen und Partys am Strand organisieren zu dürfen, zu können. Bürgermeisterin Ada Colau hatte das Feiern am Strand im vergangenen Jahr verboten. Es war im Jahr zuvor zu Schlägereien, Raubüberfällen, Vandalismus und natürlich Lärmbelästigung in erschreckendem Ausmaß gekommen. Mit vielen Verletzten und Opfern von sexuellen Übergriffen. Nun forderte das Gremium der Gaststättenbetreiber, die, wie sie selber sagen, alte Tradition der Strandfeste in der Verbena-Nacht wieder aufleben zu lassen. Während der Pandemie war das Massenfeiern trotz Verbots an den Stränden teilweise gang und gäbe, musste dann regelmäßig von der Polizei abgebrochen werden. 14 Chiringuito-Betreiber auf den Stränden unterschrieben kurz vor der Wahl eine Petition ans Rathaus. Frau Jeanne Zanz, das ist die stellvertretende Bürgermeisterin, wollte sich vor der Wahl zu dem Thema noch nicht äußern bzw. festlegen. Katalanisches Labyrinth. Angesichts der Niederlage der Linken bei der vergangenen Wahl formiert sich das katalanische Independentismo-Karussell erneut. Pere Aragonès rief am Dienstag nach der Wahlniederlage seiner republikanischen ERC-Partei dazu auf, wieder eine gemeinsame Independentista-Front aller Separatismusparteien zu bilden, um die Wahlen im Juli anzugehen. Aragonès lehnte allerdings eine sogenannte Aktionseinheit bzw. eine gemeinsame Wahlliste mit den Rechtskatalanisten von Junts ab. Die werfen ihm natürlich vor, dass er die unter Korruptionsverdacht stehende Laura Borràs, die Parlamentspräsidentin, nicht unterstützt habe. Die Frau wurde gestern abgewählt. Auf richterliche Verfügung wurden der Frau gestern ihre Funktionen im katalanischen Parlament entzogen. ERC hatte bei den vergangenen Munizipalwahlen am Sonntag in Katalonien 5% weniger Stimmen als 2019 erhalten. Wahlsieger Trias trifft sich derweil mit Vertretern aus Wirtschaft, Hotel- und Tourismusindustrie, um sich dann mit dem Sozialisten Colboni auszutauschen. Bei den Herrschaften der Geschäftswelt knallen die Sektkorken. Freudentaumel herrscht vor, angesichts der Aussicht, die unbequeme Ada Colau endlich loszuwerden. Jetzt, so hofft man, können die Großprojekte der Fun City endlich durchgezogen werden. Also Flughafenausbau, 20 Millionen mehr Touristen einfliegen lassen, neue Flugverbindungen in alle Welt, mehr Kreuzfahrtschiffe, mehr Hotels, mehr Business und so weiter. Unter dem Pflaster, da liegen die Gräber. Bei den Umbauarbeiten auf der Via Laietana wurden am Dienstag 9 römische und spätantike Gräber aufgedeckt. 2 gut erhaltene Skelette lagen den Blicken der Passanten offen auf der Straße, ganz in der Nähe der Kathedrale. Ein Bagger hatte dort das Erdreich aufgewühlt. Archäologen des Archäologischen Instituts Servei d'Archeologia des Rathauses machten sich dann ans Werk, um die Knochenfunde zu reinigen und zu klassifizieren. 7 der Gräber, so wurde mitgeteilt, stammen aus dem 4. und 5. Jahrhundert. Eines der Gräber, das außerhalb der damaligen Stadtmauern liegt, soll einer höhergestellten Persönlichkeit gehört haben, deren Identität unbekannt sei, so die Archäologen. Krach und Lärm in Barcelona. Das Rathaus erweitert gerade die Liste der sogenannten Akustik-Hochspannungszonen. Das sind Wohngebiete, in denen die Lärmbelästigung durch Kneipen und Straßenlokale besonders stark und besonders gesundheitsabträglich für die Anwohner ist. In die Liste wurden die Barceloneta und der Santa Catarina Markt aufgenommen. Kneipen mit Straßenterrassen müssen diese jetzt ab 23 Uhr am Abend schließen. So das Dekret, das im BOPV, das heißt im Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, im öffentlichen Meldeblatt, am Montag, dem 29. Mai, angezeigt wurde. 28 Lokale im Bezirk Ciudad Vella sind von der Maßnahme betroffen. Prompt beschweren sich natürlich die Gaststättenbetreiber. Das Rathaus sei abgewählt und befinde sich in einer Karenzzeit. Die Maßnahme sei unangemessen und unerhört und so weiter. FC Barça, mehr als ein Club, Messi und Club. Sergio Busquets, zentraler Mittelfeldspieler und langjähriger Motor des FC Barça, mit 32 Titeln im Curriculum, verlässt jetzt nach 15 Jahren den FC Barça, um sich im Ausland neu zu orientieren, wie es so schön heißt und wie er selber aussagt. Der nun Ex-Kapitän des FC Barça hat sich entschlossen, noch bei einem offenbar arabischen Club mit seinen Kumpels Messi und Jordi Alba noch eine Weile zu spielen und ein paar Millionen zu machen. Danach wolle er die Stiefel an den Nagel hängen und die Trainerlizenz erwerben, so Busquets zur Presse am Dienstag, dem 30. Mai. Thema Betrug. Die Online-Terminvergabe ist seit längerer Zeit schon Opfer von Internetbetrügern geworden. Der Consejo Económico y Social warnt vor dem blühenden Schwarzmarkt mit Terminen bei Behörden und Sozialämtern. In einem Memorandumbericht weist die Behörde darauf hin, dass es für einkommensschwache Menschen und Familien immer schwieriger wird, Termine bei den Sozialbehörden und bei den Sozialämtern zu bekommen, weil Hacker die Terminvergabesoftware kontrollieren und die Termine an die Bedürftigen verkaufen, zum Teil für Hunderte von Euros. Consejo Económico y Social fordert, für die Terminvergabe wieder persönlich auf den Ämtern zu erscheinen und die Internet-Online-Vergabe vorläufig erst einmal auszusetzen, bis die Sache sicher ist. Und die letzte Meldung betrifft die Fun City. Fun City für die einen, hurra, feiern, schreien, dancing in the street, street eating, alles in the street, schlaflos in Barcelona für die anderen. Beim gegenwärtig in Barcelona laufenden Primavera Sound Festival, einem mehrtägigen Makro-Festival mit Zehntausenden von Besuchern aus dem In- und Ausland, treten auf den Bühnen der Stadt, besonders im Forum Park, Größen der Popindustrie wie Depeche Mode, Blur, Turnstile und verschiedene andere lärmgewaltig auf. Der Lärm der Konzerte und der Massen, Zehntausende sind das, schallt dann die ganze Nacht durch die Straßen der Anwohner, die seit langem schon solche Makro-Events in ihren Wohngebieten ablehnen und ein Umdenken von den Verantwortlichen fordern. Wir wollen schlafen! Queremos dormir! Forderten Hunderte von demonstrierenden Anwohnern am Donnerstag am Forum Park. Barcelona ist eine Stadt, die Feindin der Ruhe ist, so ein Plakat. Zum Schluss ein paar Eindrücke von einer Wahlkampfveranstaltung mit der Bürgermeisterin Ada Colau und ihrer Partei Barcelona en Comú. Freitagabend, es ist 20 nach 8. Ich befinde mich hier auf einer Wahlkampfveranstaltung von Barcelona en Comú. Die Bürgermeisterin spricht. Sie ist hier sehr stark aufgetreten mit ihrem Frauenpower-Team. Da war zum Beispiel Jessica Albor, da waren die Ministerin Jone Belarre und natürlich Yolanda Díaz. Und das Thema, das an diesem Abend vorherrscht, das haben die meiner Meinung nach sehr gut gemacht, ist die Arbeiterklasse und ihre Bedingungen zu leben. Die Menschen, die haben die Errungenschaften hervorgehoben, die Partei Barcelona en Comú und natürlich auch Podemos auf landesweit von dort aus gemacht haben. Und das ist das große Thema. Und das war schon sehr erstaunlich. Ja. Ada Colau hier im Parque San Martí, im Barrio San Martí, Barcelona en Comú. Barcelona en Comú, die Bürgermeisterin. Und die Leute beklatschen natürlich auch die Einrichtung der großen Bibliothek im Bezirk, wo Barcelona en Comú für gesorgt haben, dass diese Bibliothek hier gebaut wird bzw. gestaltet wird. Und sie zählen halt auf, was sie in den letzten 8 Jahren geschaffen haben. Jo, Niemandsland. Wahlkampfveranstaltung Freitagabend, übermorgen ist Wahlsonntag und wir werden sehen, was passiert. Nun ja, ein kleiner Eindruck von dieser Wahlkampfveranstaltung. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Barcelona en Comú mit der Bürgermeisterin ist ganz knapp auf dem 3. Platz gelandet, nur 120 Stimmen oder 140 Stimmen hinter dem 2., hinter Herrn Colboni von der Sozialistischen Partei und natürlich der Wahlsieger Trias, der Rechtskatalan ist, hat auch keine sehr deutliche Mehrheit. Er hat mal gerade einen Sitz mehr als die anderen beiden nachfolgenden Parteien. Insofern wird das noch spannend, was mit den Koalitionsverhandlungen so geschehen wird. Frau Peacher, wo ist deine Tochter? Polly ist nicht nach Hause gekommen. Das Bett ist unberührt. Anstatt dass sie zu Hause bleiben und im warmen Bett, brauchen sie Spaß, grad als ob man ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond im Azur, das ist der verdammte, frisst du mein Herz schlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Wenn der Himmel liebt und der Mund noch wächst. Anstatt dass sie was täten, was nen Sinn hat und nen Zweck. Machen sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Das ist der verdammte, fühlst du mein Herz schlagen Text. Wenn die Himmel anhebt und der Mond noch wächst. Kino im Niemandsland. Statt etwas Neues vorzustellen, möchte ich diese Woche einmal über einen Klassiker berichten, den ich mal wieder seit langer Zeit hier auf einem regionalen Fernsehsender auf BTW, die haben eine Klassik-Sparte, Kinoklassiker-Sparte, gesehen habe. Der Himmel über Berlin. Kann man wirklich sagen, ein Klassiker von Wim Wenders aus dem Jahr 1987. Und ich kann nur sagen, der Film hat mich wieder einmal überrascht durch seine poetische Frische, seinen Zauber. Und er funktioniert immer noch nach so vielen Jahren. Muss man sagen, der Film ist einfach klasse. Ein poetisches, kinematografisches Kunstwerk. Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Natürlich mit dem wunderbaren Bruno Ganz, mit Otto Sander, Solveig Dommartin als Marion, Kurt Bois als Homer, der alte Poet, dann natürlich auch mit Peter Falk und Nick Cave and the Bad Seeds und vielen, vielen anderen, die die Musik bzw. den Soundtrack zu dem Film liefern. Ein paar Worte zur Handlung. Die Engel Damiel und Cassiel treten schon seit Anbeginn der Zeit als unsichtbare Beobachter der Welt auf, insbesondere in Berlin. Sie können nicht in das Leben der Menschen eingreifen und sich ihnen nicht zu erkennen geben, ihnen jedoch neuen Lebensmut einflößen. Dabei sind sie in der Lage, die Gedanken der Menschen zu hören und so auch deren der Außenwelt verborgene Sorgen mitzubekommen. Das Leben der Engel ist rein geistig, sinnliche Empfindungen sind ihnen unzugänglich und sie können nicht mit der physischen Welt interagieren. Lediglich Kinder, die eine reine, unverdorbene Seele haben, nehmen sie wahr. Ich umarmte ihn. Er da ist ein kleines Häuschen und da sind auch zwei Stockwerke und eine Terrasse. Und da gehen wir auch jeden Tag baden. Und der Mann, der da wohnt, der heißt Peter. I don't even understand this character. It's amazing how little I know about this part. Maybe we'll discover it during the shoot. I'll get a good costume, that's half the battle. Berlin, Emil Jannings, Kennedy, von Stauffenberg, hell of a guy. So ein tolles Bild gemacht. That wasn't in Berlin. What difference does it make it happen? Das ist schon mal sehr märchenhaft und poetisch. Während ihres Alltags hören die Engel dabei eine Vielzahl an Problemen mit, die die Menschen haben. Eine nicht unerhebliche Anzahl von ihnen lebt in der dicht besiedelten Stadt Berlin, emotional isoliert und scheint von ihrem Umfeld entfremdet zu sein. Der Wunsch, am Leben der Sterblichen und deren Empfindungswelt teilzuhaben, wird bei Damiel so groß, dass er dafür bereit wäre, auf seine Unsterblichkeit zu verzichten. Zwei Personen, die dabei von beiden Protagonisten zu separaten Momenten besonders intensiv beobachtet werden, sind der sich im Film selbst spielende Peter Falk, bekannt aus der US-Fernsehserie Kommissar Columbo, Peter Falk, der in Berlin in einem Film über den Nationalsozialismus einen amerikanischen Agenten spielt und dabei versucht, die Gesichter der am Set anwesenden Personen in Zeichnungen einzufangen, sowie die Trapezkünstlerin Marion, die ihre letzte Vorstellung gibt, da der Zirkus, zu dessen Besetzung sie gehört, keinen Gewinn abwirft und sich die Kosten für die Show nicht mehr leisten kann. Marion ist von Einsamkeit geplagt und scheint keine Erfüllung in ihrem Leben finden zu können. Damiel verbringt viel Zeit damit, ihren Gedanken zu lauschen und verspürt eine starke Zuneigung zu ihr, welche seinen Wunsch nach der Möglichkeit, ein menschliches Dasein zu führen, noch verstärkt, da er weder mit ihr sprechen noch sie berühren kann. In einer Nacht, die er an ihrem Bett verbringt, erscheint er ihr in einem Traum, in dem sich die beiden näher kommen. Währenddessen kann ein von Depressionen geplagter Mensch, dem Cassiel folgt und dem er durch seine Präsenz neuen Lebensmut einhauchen will, nicht vom Selbstmord abgehalten werden. Er stürzt sich vor den Augen des Engels in den Tod. Und mehr werde ich jetzt nicht über den Film berichten. Wer ihn noch nicht kennt und noch nicht gesehen hat, der muss ihn unbedingt sehen. Wer ihn bereits gesehen hat, vielleicht sogar zwei oder dreimal, dem rate ich, ihn sich noch einmal in Ruhe anzugucken. Es lohnt sich immer. Es ist wirklich ein wunderbarer, poetischer Film von Wim Wenders aus dem Jahr 1987. Übrigens, zu den Orten des Films gehören unter anderem der Engel auf der Berliner Siegessäule, wobei es sich hier in dem Film um einen Studionachbau handelt, der Potsdamer Platz, vor der Neubebauung natürlich, der Lesesaal der dortigen Staatsbibliothek zu Berlin, der Anhalter Bahnhof, der auch nicht mehr so aussieht wie jetzt, die Langenscheidbrücke in Berlin-Schöneberg und dann verschiedene andere Orte, zum Beispiel der Theodor-Wolf-Park in Kreuzberg und das Tommy-Weisbecker-Haus. Insofern beinhaltet das Anschauen des Films auch eine Berlin-Tour zurück in die Vergangenheit vor dem Mauerfall. Und noch etwas sehr Wichtiges, das Drehbuch und die Texte verfasste der Dichter Peter Handke. Damit wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, ein wunderbares Wochenende, eine schöne Woche. Seien Sie optimistisch, erfolgreich und machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Adeo, adios, goodbye, agur. Tschüss, ihr Detlef Jeskatz. Kristallfontänen in der Lobby, 10 Meilen Mosaik in den Gängen, Filzsohlen gleiten lautlos. Die Doorbell spielt Major 7. es klingt nach Heaven. Der Portier lässt grad im Garten den Aston Martin laufen. Rum, rum. Ey, Blue Sky, soweit das Auge reicht. Mama schreibt, Schatz, zu Hause schneit. Rooftop Story im Designerkleid. Es ist wieder Zeit für'n Smile. Und du weißt nicht genau, wie lang du hier noch allein bist in diesem Land. Du bist irgendwann los vom Siemensdamm. Für ein Leben, für ein Shooting im goldenen Wüstensand. Es gibt kein Regen in Dubai. Der Traum unter Glas, draußen 45 Grad am Boulevard, die Mauer temperiert, die Boutiquen sind so kalt, dass du frierst. Das Silvesterfeuerwerk ist perfekt, das Service-Team ein weißes Ballett, doch alle deine Freunde sind weit, weit weg, so weit weg. Und du gehst wieder früh ins Bett und im Traum verwandelst du dich dann in einen wunderschönen Gegenstand. Braun gebrannt und Schmuck behangen und für ewig umgeben von goldenem Wüstensand. Es gibt kein Regen in Dubai, yeah. Regen in Dubai, Regen in Dubai. Пусть я землю бережу, трогную, Алью бой, Катюша сбережет. Разве цали яблони и груши поплели тумани над рекой? Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.